Ulrich Heiden zu Gast auf Radio Marabu, Stunde 3 startet mit zweimal John Armour Trading, alt und neu. You can make me move, I'm not going. I'd kill every last one of you, I mean it. I'm clever, I'm smart, I see what you're doing. I got eyes, no I won't go. Call the police, call security, they can't carry. Hello, my name is John Armour Trading, and here comes a 30-minute non-stop music block on Radio Marabu. I am not in love, but I'm open to persuasion, east or west, where's the best for romancing with a friend. I can smile, but with a lover I could hold my head back and really laugh, really laugh. Thank you. You took me dancing across the floor, cheek to cheek, but with a lover I could really move, really move. I could really dance, really dance, really dance, really dance. I could really move, really move, really move, really move. Now if I can feel the sun in my eyes and the rain on my face, why can't I love, love, love, love, love, love. I may leave my home, but I should just stick to those that I have got. With friends I still feel so insecure. Little darling, I believe you can help me a lot. Just take my hand and leave me where you will. No conversation, no way goodnight. We'll give you love. Just make love with affection. Sing me another love song, but this time with a little dedication. Sing it, sing it, sing it, sing it. You know that's what I like. Love, ooh. Once more with the feeling. Give me love, give me love, give me love. Love, love. I'm

30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Watch wins, I hope I'm gonna make it. Fly high, just trying to escape it. Got numb from waiting too long. I'm rather tired, young to feel the system. Fake names are filling other guesses. Same brains will buy kind of business. Fuck that, where did we go wrong? I'm rather tired, young to feel the system. I've become a shell of myself. Too close, swallowed by the red blaze. Inferno, coming now it's too late. Black tar is filling my lungs. I'm rather tired, young to feel the system. Embers, dancing in the white ash. Dripping, poison in my gas mask. No life left on this earth. Everything's gone to the system. Maybe I'm designed to waste away. I'm losing my taste. Maybe I'll fight another day. Dead in the face. Maybe I'm designed to waste away. I'm losing my taste. Maybe I'll fight another day. Say what you want. I'll surrender myself for a feeling. I'll lose my fucking mind just to heal this constant noise. Or are we all designed to waste away? Consequence. Fleur de Hara, David Guetta, Coldplay, Tasman A, John John, Armor Trading und weiter mit Ulrich Heiden. Und nun das Dossier. Ich freue mich sehr, Ulrich Heiden begrüßen zu können, hier in der kleinen Audiodatei. Hallo nochmal. Hallo, hallo. Ich selbst studierte 3 Semester marxistisch, 2 Fächer. Du warst von 1974 bis 1991 Mitglied im Kommunistischen Bund. In deinen Schriften, in deiner Bibliografie fand ich theoretische Werke, zum Beispiel Säuberungen in der KPT von 1948 bis 1951, bereits 1991 erschienen. Dann, wie Deutschland gespaltet wurde, die Politik der KPT von 1945 bis 1951 erschienen 2020 und auch ein Buch mit der Frage, wer hat uns 1945 befreit? Ich würde dich gerne zu diesem Thema sprechen hören oder zu diesen Büchern, zu deiner Arbeit. Ja, das war so, dass ich praktisch, als ich praktisch die journalistische Tätigkeit immer schwieriger wurde, habe ich eben versucht, auch publizistisch was zu machen. Also das erste Buch war dieses Buch, Wer hat uns befreit? Da habe ich praktisch die Interviews, meine Interviews mit sowjetischen Veteranen, die ich im gesamten russischen Gebiet getroffen habe, also habe ich dann immer so irgendein anderes Thema, dann habe ich immer noch versucht, noch einen Veteran oder eine Veteranin oder eine ehemalige Zwangsarbeiterin zu treffen. Und am Anfang, also mein erstes Interview bei den Veteranen war, glaube ich, 2000, und da war mir das noch gar nicht so bewusst. Überhaupt war das Thema Zweiter Weltkrieg und Kriegsveteran war mir als Westdeutschland absolut nicht auf der Platte. Das fand ich gar nicht so wichtig. Das wurde aber wichtiger und wichtiger durch die persönlichen Begegnungen mit diesen Veteranen, was sie erzählt haben und natürlich mit der politischen Entwicklung in Deutschland und der Zuspitzung. Gut, das war das erste Buch, das glaube ich 2020 kam das raus. Dann das zweite Buch, das war Wie Deutschland gespalten wurde. Das war eine überarbeitete Fassung meiner Magisterarbeit, die ich an der Universität Hamburg geschrieben hatte. Ich hatte das damals schon, das war praktisch die Magisterarbeit, schrieb ich 1989 bis 90. Und damals schon hatte ich eigentlich den Wunsch, das als Buch zu machen. Aber es wurde auch gut bewertet, glaube ich, mit 2 von meinem Professor. Aber als dann die DDR sich auflöste oder übernommen wurde von der Bundesrepublik, okkupiert wurde praktisch, und eine wahnsinnige Abrechnung mit der DDR begann, also dass man also von morgens bis abends nichts anderes hörte, wie schrecklich es da war. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, also ich wollte ja gleichzeitig noch als Journalisten einen Beruf anfangen, also jetzt mit dieser Magisterarbeit im Buch, das wäre also absolut die schlechteste Visitenkarte, die ich mir nur aussuchen könnte. Und habe das denn praktisch nach 30 Jahren erst gemacht. Aber hab das auch über Traditionen verkauft oder verlegt und wurde auch keine übermäßige Auflage, aber immerhin. Also ich muss vielleicht auch sagen, warum ich das Buch überhaupt gemacht habe. Das war natürlich auch, hing das zusammen mit der Krise der Linken, also unserer, sag ich mal, linksradikalen Strömung, also Kommunistischer Bund, der sich also irgendwann begann aufzulösen, immer mehr ging dann weg und dann spielte auf einmal die Geschichte, die deutsche Geschichte und die Geschichte der Kommunisten auch eine größere Rolle, um zu verstehen, in welcher historischen Etappe wir eigentlich leben und was hat eigentlich die Generation vor uns schon gemacht und erlebt und warum ist sie gescheitert, muss man ja auch fast sagen, weil sie praktisch, es gab praktisch in den Landesregierungen Westdeutschland, gab es kommunistische Senatoren, also in Hamburg, in Bremen, in vielen anderen westdeutschen Ländern und 1946, 1947, die beschäftigten sich vor allen Dingen mit Wohnraumbeschaffung, mit Entnazifizierung und das ist natürlich hochaktuell, bis heute meiner Ansicht nach, aber warum wurden die Kommunisten aus den Parlamenten verdrängt, weil eben dieser Ost-West-Konflikt begann und vielleicht auch, weil die KPD sehr streng doch den einfach die sowjetische Linie übernahm und es gab, mal sagen, also wenig, wenn ich das sagen, nicht immer gab es eine völlige Überlappung der kommunistischen Position der KPD und der Sowjetunion in allen Fragen. Also gab es schon kleine Differenzen. Also das war vielleicht auch ein Punkt. Also zum Beispiel, ich sag mal so ein Beispiel. Also die Sowjetunion drängte wohl darauf, dass die KPD in Westdeutschland eben diese Politik gegen die Bildung des Westblocks aktiver vorantreibt mit verschiedenen neuen Organisationen, die sozusagen die Volksmassen vereinigen sollte, gegen diese Eingemeindung Westdeutschlands in einen westlichen imperialistischen Block. Und die armen, sage ich jetzt mal, Parteimitglieder, die mussten dann in den Betrieben, mussten das zum Hauptthema machen. Und das war politisch sehr schwer. Also du konntest vielleicht gewerkschaftlich, konntest du als Kommunist da, wurdest du da akzeptiert, aber eben dieses, gerade dieses Deutschland-Thema, wo du ja praktisch dich auf die Seite stelltest, der bösen DDR oder der SBZ, die also die Menschen, die eine Mauer baute, die also Berlin angeblich isolierte, einkesselte, wo dann die Amerikaner mit ihren Bombern Hilfspakete abschmeißen mussten. Ne? Also da war das vielleicht etwas zu harte Forderung, also der sowjetischen Genossen, die vermutlich einen starken Einfluss auf die KPD hatten, dass sie eben das gerade zum Hauptthema machten. Aber das war eben das sowjetische Sicherheitsinteresse, verlangte das offenbar, dass man alles dafür tut, also die Westdeutschland, dass es eben nicht kein Separatstaat wird. Und gut, es waren ja nicht nur Kommunisten, die damals sich gegen die Westbindung aussprachen. Es gab auch die Gesamtdeutsche Volkspartei und es gab konservative, liberale, die dagegen waren und die dann auch gegen die Remilitarisierung gekämpft haben, also die Wiederbewaffnung von Westdeutschland. Also sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, aber wir als junge, sag ich mal, Linksradikale, die sich auch an China orientierten damals, Kulturrevolution, waren auch oft im Konflikt mit der DKP, weil die uns zu Moskau hörig war. Aber wir waren auch Russland, wir waren keine Gegner Russlands, der Sowjetunion, aber waren etwas kritischer, sag ich mal so. Ja. Und da gab es schon Konflikte, aber als dann die Linke insgesamt also zusammenbrach 1990, also da gab es auf einmal wieder ein Aufeinanderzugehen und drückte sich dann auch aus in der PDS, wo dann eben Linksradikale aus dem Westen mit eher Realisten, wie sie damals hießen, oder so aus Ostdeutschland, wie dann zusammen in der Partei arbeiteten. Bis heute gibt es eine kulturelle Spaltung, denke ich mal. Also, oder einfach sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und ich sehe das ja selber. Du bist in der DDR groß geworden und ich habe jetzt 32 Jahre Russland und das sind einfach Erfahrungen, die man irgendwie gelebt haben muss. Und nur dann, und das macht es sehr schwer, also mit den Wessis sozusagen zu sprechen, weil die so anders, so ganz anders und unbekümmert anders sind, also und auch sehr oft sehr hochmütig sind. Also ich sag mal, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass die westliche Erfahrung, westliche Sichtweise, westliche Herangehensweise, dass das eigentlich das Nonplusultra ist. Ne? Und also sie sind auch tolerant, sie reden auch mit uns, aber sie sind nicht richtig wirklich offen, dass sie versuchen einfach mal mit den Augen eines DDR-Bürgers oder mit den Augen eines Russen auf bestimmte Probleme zu gucken. Nur dann ist eine Verständigung und ein konstruktives, gedeihliches Zusammenleben möglich. Alles andere ist Heuchelei, ist und führt in eine Sackgasse. Und da müssen wir echt von wegkommen. Du sprichst ein wichtiges Thema an, was mich seit Jahren beschäftigt, womit ich mich auch seit Jahren beschäftige. Und ich werde jetzt hier einen Satz bringen, der in der DDR sehr prägend war, den man eigentlich regelmäßig gehört hat. Ich mache es jetzt mal in einer etwas blumigen Fassung. Wenn wir nicht mit den sowjetischen Waffenbrüdern auf Friedenswacht stehen, dann wird der Furor, wahlweise imperialistisch oder auch faschistisch, ein weiteres Mal sich gegen Russland richten. Ich hätte mir gewünscht, das wäre Schwachsinn gewesen. Und als ich das zum letzten Mal live von einer Lehrerin 1990 gehört habe, hatte ich damals noch argumentiert, naja, wir sollten vielleicht auch keine schlechten Verlierer sein. Heute, nach ja, über 30 Jahren fürchte ich, dass da unglaublich viel Wahrheit drin steckte. Ja, steckt die Wahrheit drin, auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich immer, wie Wahrheiten vermittelt werden. Und das ist eigentlich, also ich meine, eine linke Idee oder eine aufklärerische, sag ich mal, Kultur braucht eigentlich, die braucht Leben und offene Diskussion und braucht Auseinandersetzung und Reflexion und vor allen Dingen, muss es auch die Freiheit geben, dagegen zu sein. Also, und ich glaube, in der DDR war das schwierig mit dem Dagegensein. Und ich glaube, es wäre toll gewesen, wenn da eine offenere Debatte möglich gewesen wäre. Dann wäre vielleicht die Übernahme nicht so einfach möglich gewesen, weil dann hätten die Wessis auch nicht so ein Argument gehabt, ja, bei uns ist ja die totale Freiheit und so. Und dann hätte man sagen können, wir haben auch. Wir diskutieren auch offen und so weiter. Und ich meine, bestimmte Wahrheiten müssen auch in der Diskussion erstmal erklärt werden und müssen, die werden auch erst dann zu mal sagen, Fakten, historischen Fakten, wenn sie in den Köpfen der Menschen ankommen. Aber wenn man sich nicht mehr dafür interessiert, was in den Köpfen der Menschen eigentlich vorgeht, wie sie denken, warum sie zweifeln, warum sie schweigen, warum sie mitmachen, dann ist alle Belehrung, selbst wenn es die tollste richtige Losung ist, ist dann wertlos. Und das erklärt ja auch, warum eben diese sozialistischen Staaten letzten Endes schnell zusammengebrochen sind. Also gut, in Russland sagt man denn, also die viele Menschen sagen, vor allen Dingen der älteren Generation, man hat uns verraten. Gorbatschow, Jelzin haben uns verraten. Das ist natürlich auch sehr einfach, weil dann ist man wieder in der Rolle des Untertanen, sage ich mal. Die da oben haben es eben falsch gemacht. Und was hat man eigentlich selber gemacht? Die Frage, die stellt sich aber gerade natürlich für alle aufgeklärten Leute. Also, was habe ich selber gemacht? Und Ich habe mich in der FDJ-Arbeit auch immer dafür eingesetzt, dass man Dinge breiter diskutiert. Und da gebe ich dir völlig recht. Das war mitunter nicht einfach. Es gab einen Weg, wo Dinge, gesellschaftliche Probleme verhandelt werden. Diesen Weg gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Das ist die Kultur. Du hast mal irgendwann dich lobend zu DEFA-Filmen ausgedrückt. In einem Interview habe ich das gesehen. Welchen Bezug hast du zu DEFA-Filmen? naja, also mein Wissen über DEFA-Filme ist jetzt nicht so groß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin darauf gekommen, einfach nur durch einen guten Bekannten, also Wilhelm Domke Schulz, also Regisseur bei Leipzig, der mit dem ich oft Kontakt hatte, ihn auch interviewt hatte und der eben selbst ausgebildeter Regisseur war in Babelsberg und der mich eigentlich erstmal auf diesen Pfad gebracht hat und mir erklärt hat, was es für Filme gab, also in der DDR eben wie die Abenteuer des Werner Holt oder andere Filme und die ja selbst westliche Linke auch nicht kennen, also weil sie einfach eine Schmalspur haben, was DDR-Kultur betrifft und es gilt auch, ja. Ich meine, sehr gute Filme gibt es ja auch in Russland, sehr, sehr gute Filme zum Zweiten Weltkrieg. Aber die DEFA-Filme, muss ich sagen, bin ich kein Experte, aber ich weiß eben, hab sie mir selber im Internet angeguckt, dass sie ja sehr, sehr gut sind, dass sie versucht haben, die Deutschen, die ja, die Ostdeutschen, die direkt aus dem Faschismus kamen, eben langsam versuchen aufzuklären, was der Faschismus bedeutet. Wie der Faschismus arbeitet, mit welchen Methoden und auch an konkreten einzelnen Schicksalen von Leuten, die im Krieg waren, deutsche Soldaten, die dann den Massenmord an Zivilisten mitbekommen haben oder sogar da mitgeholfen haben. Das wurde eben in diesen Filmen der DDR problematisiert und da bin ich sehr froh und ja dankbar, dass es das überhaupt gab, weil ich meine, die Arbeit, die Kultur damals in der DDR geleistet hat, auf allen Ebenen, also Bücher, russische Sprache, was weiß ich, selbst wenn es nur formale Treffen mit russischen Soldaten war, alles das hat ja dazu geführt, dass in der DDR-Bevölkerung oder heute, also den Ostdeutschen, diese hysterische Kriegsbegeisterung oder dieses fanatische, wir müssen Russland niederringen, nicht so ankommt und dass da eben über die Hälfte Parteien wählen, die gegen diesen Kurs sind. Das ist doch ein tolles Zeugnis von auch Kulturarbeit, die den Boden dafür gelegt hat. Und das kann man gar nicht genug betonen. Ne? Also weil wir denken, wir müssen den Leuten ständig von morgens bis abends irgendwelche politischen Parolen einhämmern. Nein, es reicht schon mal, ein russisches Lied sich anzuhören. Und es reicht einfach mal, mit einem Russen, einer Russin von Auge zu Auge in persönlichen Kontakt zu treten und mal zu sehen, das sind ja ganz normale Menschen, so wie auch. Und von denen können wir vielleicht sogar was lernen. Ich glaube auch, also den Wirkungsmechanismus des Faschismus erklärt bekommen zu haben, hilft dann bestimmte Dinge wieder zu erkennen, wenn sie denn passieren. So drücke ich mich mal aus. Wir hatten zu DDR-Zeiten, gab es da einen schönen Satz: Wir haben nicht nur die Trümmer auf den Straßen weggeräumt, sondern auch die Trümmer in den Köpfen. Du hast gerade das Thema Friedenslied angesprochen, das passt ja wunderbar. Wir wollen ja ein weiteres Lied spielen und ein befreundeter Kollege sagt gerne, wir singen zu wenig Friedenslieder heutzutage, darum haben wir auch so wenig Frieden. Ja, was wollen wir jetzt hören? Ja, nun habe ich eigentlich in meiner Liste, kommt nicht unbedingt das richtige Friedenslied, aber ein Lied, was ich mir überlegt hatte, was hat einen starken Bezug zu meiner Jugend, 70er Jahre, wo wir einfach doch sehr viel Ernst-Busch-Lieder gehört haben und auch gesungen haben und die einfach toll fanden und ich finde sie bis heute toll. Also jetzt kommt das Einheitsfront-Lied. Einheitsfront! Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, weit, reit, drum links, weit, reit. Wo dein Platz, Genosse, ist, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Ein paar Tage nach unserer Aufzeichnung bat mich Ulrich Heiden, ich möge das Einheitsfrontlied mit dem Solidaritätslied ersetzen. Er fände es in diesen Tagen passend. Ja, warum nicht? Wir spielen beide. Ernst Busch. Aus euren Trümmern kriecht hervor aus eurer Not. Erst wenn wir uns selbst drum kümmern, wächst den Frieden unser Brot. Vorwärts und nie vergessen, wohin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Zum vierten Mal begrüße ich in der Audiodatei auf Radio Marabu und auf DDR1 Ulrich Heiden, sei gegrüßt, hallo. Sei gegrüßt, hallo. Einer deiner aktuellen Aussagen auf dem eigenen Telekilogramm-Kanal, so wie ich das gerne sage, ist, man will den Krieg gegen die Sowjetunion vergessen, um wieder Krieg gegen Russland zu führen. Führen wir den? Ja, wir führen den Krieg schon, weil wir die Menschen über die Medien, also wir ist vielleicht falsch ausgedrückt, weil ich ja nicht da beteiligt bin, aber die Menschen werden über die Medien kriegsbereit gemacht. Kriegsertüchtigung wird zur Staatsideologie erklärt. Die deutsche Waffenindustrie legt also riesige Programme auf in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung für die Bewaffnung der Ukraine mit deutschen Waffen. Und jetzt werden sogar Überlegungen angestellt, deutsche Frauen müssen auch zur Bundeswehr gehen. Also ich habe das Gefühl, man kopiert alles, was in der Ukraine möglich war, mit unserem Schweigen auch. Also die deutschen Medien haben nicht darüber berichtet, wenn in der Ukraine Andersdenkende verfolgt wurden auf der Straße von Nazis niedergeschlagen wurden. Das war nie ein Thema in den westdeutschen Medien. Und ich habe immer gedacht, wenn jetzt in der Ukraine sowas passiert und das ist unser engster Partner und wir helfen dem und schweigen aber über die ganzen Minusse, die es da gibt, dann wird das irgendwann auch zur Normalität in Deutschland. Und also genau das passiert jetzt. Diesen Eindruck habe ich auch, Wehrpflicht für Frauen, auch eine aktuelle Meldung, die ich gerade mitbekommen habe, eigentlich unglaublich. 25, manche Schätzungen gehen über 30 Millionen Menschen aus, die wir Deutschen mit rassistischer Motivation in der Sowjetunion abgeschlachtet haben. Krieg selbst hat viele Architekten, aber für diese Verbrechen sind wir meines Erachtens zu 100% verantwortlich. Die jetzige Geschichtsblindheit der Deutschen, wie kommt die eigentlich in Russland an? Hast du da Eindrücke? Also ich muss ehrlich sagen, offen gesagt gibt es kein realistisches Deutschlandbild in Russland. Selbst in den angesehenen Zeitungen wie in dieser Wiesimer Gazette oder Vlad Ru, also gibt es keine wirklichen Reportagen über Deutschland. Also in der Komsomolska Pravda, da gab es so während der Flüchtlingskrise 2015 so schreckliche Geschichten über, wie schlimm sich die islamischen Flüchtlinge in Deutschland betragen. Aber das war mehr so populistisch. Aber jetzt mal sagen, eine realistische Darstellung, also was die Politiker in Deutschland denken und was sie sagen, das findet man vielleicht bei rt.de, aber der wird ja in Deutschland, also wird in deutscher Sprache gemacht, aber eben in russischen Medien gibt es dann nur so die Bruchstücke, also wenn Scholz mal wieder was sagt und Baerbock, aber wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Staat, mit dem ja Russland freundschaftlich die Beziehung geführt hat über lange Zeit und auch mit der Hoffnung, dass sich das ausweitet, wie das kommt auf einmal, dass man jetzt sogar öffentlich erklärt, wir werden zurückschlagen und werden deutsche Städte bombardieren. Also jetzt Medvedev hat das ja gesagt. Solche Erklärung wird nicht geliefert. Und das da bleibt einfach so eine Lücke. Also ich stelle bei den Russen fest, dass sie die Deutschen als Volk nach wie vor schätzen und die deutsche Technik und die deutsche Kultur. Wenn ich ins Konzert gehe, werden deutsche Komponisten gespielt, rauf und runter, ohne Unterbrechung. Und da hat sich überhaupt nichts geändert. Also keine Degermanisierung, so wie es in Deutschland Derussifizierung. Schöner Begriff, ja. Also und also selbst bei den Russen selber, also ich merke nicht, dass Russen mich irgendwie schief angucken oder so. Gut, dass bei dem einen oder anderen wird es schon mal sagen, vielleicht eine Zurückhaltung geben, wenn es um Politik geht. Da merke ich auch, sobald irgendein Politikername fällt, steigen viele Russen aus dem Gespräch aus. Mhm. Aber man hat sich so angewöhnt, auch mal sagen, man spricht dann in Andeutung, weiß dann schon, worüber man spricht. Gut, ich bin nun mal Ausländer und Journalist, von daher erwarte ich jetzt nicht, dass die Leute nun ihr Herz mir ausschütten in allen. Aber das Deutschlandbild ist verschönt, also meiner Ansicht nach, und schlägt jetzt um in das Gegenteil, also dass man sagt, ja, wir werden es bombardieren. Also irgendwie, irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Und es gibt eben keine wirkliche historische, saubere Analyse. Gut, es gab zum Beispiel vor 3 Jahren gab es mal einen Film, wo das erste Mal auf dem ersten Rassier Adin, also Russland 1, wo das erste Mal kritisch über den Mauerfall und über die Rolle von Gorbatschow gesprochen. Da wurde auch angedeutet, dass eben Gorbatschow sich doch mehr an deutschen Interessen orientiert hat als an russischen. Und das war schon eine Sensation eigentlich, aber das ist nicht weiter verfolgt worden, dass man mal aufarbeitet, also wie war eigentlich unser Verhältnis zur DDR und warum haben wir eigentlich doch die ostdeutsche Intelligenz letzten Endes ja dem Gegner ausgeliefert sozusagen. Und das finde ich eigentlich sehr traurig. Aber ich habe das Gefühl, die Ostdeutschen sind nicht sind Russland deswegen nicht Gram, weil sie wahrscheinlich schon vermuten, dass Russland so viele Probleme hat, dass man gute Behandlung oder jetzt nachtragende Trauer oder so nicht erwartet. Aber naja, ich meine, man muss es sich ja so vorstellen, wir leben hier in einer Mediengesellschaft, die nach den gleichen Gesetzen funktioniert wie in anderen kapitalistischen Ländern. Also ich meine, Sensationen sind das Wichtigste. Schrille Geschichten. Also ich meine, damit holt man die Zuschauer, weil die Zuschauer meiner Ansicht nach in den letzten Jahrzehnten auch mal sagen, gewöhnt wurden an das, an die, sag ich mal, wie es im Kapitalismus eben üblich ist. Man konsumiert, man verkauft sich als Arbeitskraft, versucht sich möglichst gut darzustellen und so weiter, und hat ein starkes Ego. Und gut, das alles braucht keine Tiefe, keine Analyse, keine. Gut, natürlich gibt es dafür Kanäle in Russland, also YouTube-Kanäle, massenweise von kritischen Intellektuellen, Linken und auch Patrioten oder was weiß ich. Aber das ist das Wesentliche, was ja täglich in den großen russischen staatlichen Medien kommt. Und gut, da gibt es auch viele gute Sendungen. Ich will das jetzt nicht alles runtermachen, aber über Deutschland erfährt man also immer nur so die schrillen Sachen, ne? Also Ja. wenn jetzt irgendwelche Skandale sind mit Migranten oder mit, was weiß ich, mit Waffenlieferungen oder so. Das stimmt. Aber Ich verfolge die russischen Talkshows auch, also zumindest im Bild nebenbei, um zu sehen, welche Themen dort angegriffen werden oder aufgegriffen werden. Und ich stelle auch fest, dass immer mal Ausschnitte aus NTV oder Welt laufen, aber auch durchaus Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche oder auch Harald Kujat, der ja bei uns nun mittlerweile auch in die YouTube-Welt hinein bugsiert wurde, und dann wird dann auch ausführlich über diese Themen diskutiert. Aber ich gebe dir recht, Berichte jetzt von der Straße zum Beispiel, also was Deutsche so denken im Bauch, das scheint mir mittlerweile auch zu kurz zu kommen. Es wird dann arg politisiert auf jeden Fall und erinnert im Kern durchaus ein bisschen so diesem Medienspektrumbereich, den in Deutschland Teile der alternativen Medien anbieten. Also auch Scott Ritter oder sowas ist ja im russischen Fernsehen zu sehen, also oder Seymour Hersh. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Jeden Fall. Ich weiß ja aus meiner Kindheit, das haben wir damals im Unterricht schon gelernt, dass die Russen zwischen Volk und Regierung trennen. Wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt? Ja, wollen wir hoffen, auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe oft darüber nachgedacht, wenn es wirklich zu einem Krieg jetzt kommt, dann ändert sich die Lage natürlich nochmal. Ja. Und dann sind natürlich alle möglichen Dinge vorstellbar. Also ich meine, ich halte es zum Beispiel nicht für ausgeschlossen, dass wenn es zum Krieg kommt, dass dann Deutsche hier, dass sie dann nach Deutschland geschickt werden oder was weiß ich. Also wenn sie jetzt keine russische Staatsbürgerschaft haben, also mich einbezogen, einfach aus staatlichen Interessen, also dass man, wie es eben schon im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war, da wurden die Deutschen auch evakuiert oder deportiert, wie auch immer man das sagen will. Das ist natürlich, das sind traurige Ereignisse gewesen, und ich hoffe, dass die russische Führung irgendwie für uns Deutsche, also die Russland, vor allem die Russland freundlich eingestellt sind, eine humane Lösung findet. Ich glaube, dass das hoffen Millionen Menschen, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR leben, weil die ja doch recht offen darstellen, auch in ihrem Tu-Verhalten und am Ende in ihrem Wahlverhalten und in ihrem Umfrageverhalten, dass sie da irgendwo eine rote Grenze sehen und da einfach nicht mehr mitmachen wollen. Selbst Leute, die jetzt sonst an sich mainstreamig waren und mit allem Möglichen mitgelaufen sind, fangen jetzt Stück für Stück an zu sagen, also das wollen wir dann doch nicht. Also da merkt man jetzt, man sieht das ja auch, wenn man die Umfrageergebnisse sieht, dass da eine Grenze durch Deutschland verläuft, die exakt ist wie zwischen BRD und DDR. Ist ja auch ein an sich ein lustiges Symbol für ein völliges Scheitern eigentlich auch der Wiedervereinigung. Ich habe noch ein paar doofe Fragen. Doch, bitte. Film, russischer Film. Mal gucken, ob du die überhaupt kennst. Ein Menschenschicksal oder lieber Bahnhof für zwei? Also den Titel Ein Menschenschicksal kenne ich, aber ich verbinde jetzt keine Erinnerung daran. Gut, Aber gut. das sagt überhaupt nichts. Also ich bin, du bist wahrscheinlich echt eine Filmspezi, aber ich bin auch mit dem Russischen auch erst, sag ich mal, seit vielleicht 15 Jahren bin ich so ein bisschen tiefer bekannt. Also, dass ich auch künstlerische Filme mir dann reinziehe. Ich habe beide Filme im Kino gesehen. Menschenschicksal ist natürlich von Sergei Bondarchuk, das ist ein russischer Klassiker. Der läuft auch immer zum Tag der Befreiung im Fernsehen als Wiederholung. Ich habe ihn dieses Jahr auf dem weißrussischen Fernsehen nochmal gesehen. Der lief bei uns Schulunterricht, wurde der gezeigt, das ist immer von der Schule hin. Und Bahnhof für zwei ist ein wunderschöner Liebesfilm von 1980, der sehr, sehr populär war in der DDR. Auch synchronisiert wurde sogar noch und in synchronisierter Form im Fernsehen lief 1989 kurz vorm Finale, aber leider wüsste ich nicht, wie ich an die synchronisierte Fassung rankommen kann. Ein Videorekorder, wie du ja weißt, hatten wir damals nicht. Also ist das so ein Film, der mir am Herzen ist. Ich habe ihn auch russisch, habe ich ihn, aber naja, komme ich nicht ran. Zweite dumme Frage. Čeburekī oder Pelmeni? Oh. Pelmeni. Pelmeni. Gut, Čeburekī sind mir zu fettig und stimmt, man weiß nicht, was für ein Öl die da benutzen. Aber Pelmeni sind einfach super. Aber es gibt jetzt sogar in unserem Supermarkt, gibt es sogar Chinkali, georgische Teigtaschen, die etwas größer sind, mit einer wirklich super Hackfleischfüllung. Also gefroren, die man dann wie die Pelmeni einfach nur in den Topf werfen muss und dann hat man schon ein wunderbares Gericht. Ja, ich habe kürzlich mal georgisch gegessen in Erfurt. Da gibt es ein neues georgischen Restaurant oder ein Imbiss, besser gesagt, fantastisch. Also georgische Küche ist was sehr, sehr Feines. Ich habe noch eine Frage. Bier, das ist eine ganz interessante Frage. Žigulevskoje oder Baltika? Žigulevskoje würde ich vorziehen. Aber ehrlich gesagt, bei Bier bin ich... auch nicht, ich bin nicht ein ständiger Biertrinker, vor allem jetzt meine Frau, die trinkt keinen Alkohol und alleine will ich kein Bier trinken. Also Baltika war in den 2000er Jahren absoluter Renner mit verschiedenen Alkoholspiegeln, also von 3% bis was weiß ich, also es gibt jetzt, ich weiß auch nicht, es gibt vielleicht sogar alkoholfreies Bier. Das ja, gibt es. Gibt es auch bei Baltika? Ja, gibt es auf jeden Fall. Interessant ist bei Baltika, drum hatte ich die Frage so ausgeformt, Baltika ist eigentlich ein westliches Bier oder Bier nach westlicher Art, während das Žigulevskoje, wie jetzt auch die ukrainischen Biere, so honigsüßlich ist, also so das alte sowjetische Arbeiterbier im Prinzip. Und drum hatte ich das gefragt. Ja, müsste ich jetzt fragen, Tee oder Kaffee? Das könnte man jetzt noch dranhängen. Eher Tee. Ja, das ist ja, passt ja zu Russland. Aber Kaffee bin ich natürlich auch absolut Fan von Kaffee, aber... Aber eine Radiofrage habe ich noch. Aber warte, ich muss noch sagen, es gibt ja russische, diesen Tee mit Thymian. Also das machen übrigens die Russen sehr gerne, dass sie die Getränke veredeln. Also zum Beispiel, meine Frau will unbedingt, dass der Kaffee gemahlen wird mit einer Nelke, mit einem Pfefferkorn und noch mit Kardamom. Das klingt interessant. Kardamom mache ich mir auch rein. Ich habe so einen syrischen Kaffee, und immer zum normalen Kaffee kommt so ein kleiner Löffel vom syrischen rein. Aber Nelke klingt interessant. Ja. Pfeffer auch, ein Pfefferkorn. Sehr, sehr interessant. Dann habe ich noch eine letzte Medienfrage. Radio Europa Plus oder lieber mal Radio Majak? Oh, ist so schön. Das ist nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich höre russisches Radio kaum noch. Also was ich ganz gut fand in der letzten Zeit war Gavarit Moskva. Das ist so das Wortprogramm aus Moskau. Wortprogramm. Also Majak habe ich nie so richtig ehrlich gesagt wahrgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war 20 Jahre lang eigentlich treuer Hörer von Radio Eche Moskau, diesem liberalen Sender, der zugemacht wurde. Mit dem Beginn der Intervention in der Ukraine und wurde da auch oft eingeladen, so zu Interviews. Aber zu den russischen Kanälen habe ich nicht so starke Kenntnis auch. Also ich meine jetzt Radio Majak und das zweite war Jevropa Plus, das habe ich eigentlich Musiksender auch genommen. Eher, ne? Das ist im Prinzip ein perfektes Hitradio nach westlichen Instrumenten gestrickt von einem französischen Unternehmer 1990 gegründet und ist heute, möchte ich fast sagen, professioneller wie manch RTL-Wellen in Deutschland. Das ist sehr professionell gemacht, während Majak so ein bisschen auch für uns DDR-sozialisierte das russische DT64 war. Und finde ich heute ganz interessant, weil die immer noch zu jeder halben Stunde diese Moskau-Signal spielen, diesen Signalton. Also das klingt sehr altmodisch. Aha. Muss aber sagen, auch in Polen, das ist ganz interessant, sind bestimmte Radiosender noch sehr traditionell. Also die öffentlich-rechtlichen klingen dort zum Teil tatsächlich noch so, wie sie in den 80er Jahren sich entwickelt haben, während bei uns in Deutschland ja die Medien alle sehr verändert sind. Das in der BRD, auch in der DDR im Prinzip. Ne? Also die, wenn man heute Mitschnitte hört aus den 80er Jahren, das klingt völlig anders. Also eine ganz andere Art von Radio. Mit ganz ruhigen Sprechformen, mit einer strikten Trennung von Musik und Wort und alles. Und das ist heute eine völlige Hektik, die einem geboten wird, die ja vielleicht auch mit verantwortlich ist, dass wir so an einer gewissen Entsprachlichung allesamt leiden und deswegen bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr bis zu Ende ausdiskutieren. Trotzdem haben wir nichts gegen Musik und wir haben noch einen Musiktitel. Ja, wir haben ein wunderschönes Lied noch. Das heißt auf Russisch Ne dla menya. Auf Deutsch, also das ist nicht für mich. Das ist ein, ich glaube, aus der Tradition der russischen Kosakenlieder. Beschreibt ein junger Soldat vermutlich, also vermutlich vor der Revolution noch, dass er eben wunderschöne Natur um sich eigentlich hat und schöne Frauen und Begegnungen und so weiter. Und das alles ist nicht für ihn. Für ihn ist nur ein Stück Blei in seiner Brust. Also sehr, aber dieses Lied kann man natürlich, muss man jetzt nicht unbedingt nur auf Krieg sehen, sondern das kann man philosophisch sehr breit sehen. Also mich hat das sehr berührt. Also mir kommen bei dem Lied die Tränen. Dann hören wir das jetzt noch. Ich bedanke mich bei Ulrich Heiden. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом. Не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня цветут сады, в долине роща расцветает. Там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Там соловей весну встречает, он будет петь не для меня.